SWR 2. Dschungel für Kinder. Wie schön sie zwitschern, die Vögel. Jetzt möchte ich am liebsten mitten in einer Baumkrone in einem Baumhaus sitzen und ihnen zuhören. Von unten könnte mich niemand sehen, weil mein Baumhaus von den Blättern verdeckt ist. Aber ich hätte natürlich jede Menge Gucklöcher zwischen den Zweigen, um zu sehen, was unten im Garten passiert. Ach, leider nur ein schöner Traum. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich zu einem Baumhaus kommen sollte. Archibald Ziesel in unserem heutigen Hörspiel hat es da leichter. Er ist Baumhausarchitekt. Ich aber bin Barbara Behrendt, eure Begleiterin im heutigen Dschungel für Kinder. Und ich wünsche euch viel Vergnügen mit den sonderbaren Ereignissen in einer Baumkrone. In der Robinie. Hörspiel von Melanie Becher. Es war ein schöner Sonntag im Juni. Ich hatte gerade die letzte Stufe meiner Treppe gezimmert. Der Treppe, die in mein Refugium führen sollte. Ich brauchte nämlich dringend ein Refugium. Einen Ort, an dem ich mich zurückziehen konnte. Ich hatte extra bis Juni gewartet mit dem Bau des Refugiums. Denn im Mai schlagen die Bäume aus. Auch meine Robinie. Und da ist es mit dem Bauen nicht so einfach. Ich hatte also gerade die letzte Stufe meiner Treppe gezimmert, in meinem Haus, in der Robinie. Aber ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Archibald Ziesel, Baumhausarchitekt. Natürlich nicht nur Baumhausarchitekt, auch Baumhausbauer. Denn ein Baumhausarchitekt hat es heutzutage schwer, Leute zu finden, die ein Baumhaus auch bauen können. Aber noch viel schwerer hatte es, Leute zu finden, die ein Baumhaus auch bewohnen wollen. Und deshalb bewohne ich es selber. Ich hatte also gerade die letzte Stufe meiner Treppe in meinem Haus in der Robinie gezimmert. Ich legte den Hammer nieder, stieg die Treppe hinauf und trat ins Freie. Welch himmlische Ruhe, welch herrliche Aussicht. Auf der einen Seite reichte mein Blick weit über Wiesen und Felder. Auf der anderen Seite konnte ich Wiesen und Felder und dahinter Felder und Wiesen erkennen. Auf der dritten Seite sah ich Felder und Wiesen, dann Wiesen und Felder und schließlich... Ja, aber was war denn das? Es war rund und schwebte in der Luft. Ich verordnete mir scharfes Nachdenken. Der Mond. Ausgeschlossen, wir hatten Neumond. Die Sonne? Konnte es nicht sein, dafür schien es nicht hell genug. Ein Fußball, vielleicht. Doch seit wann halten sich Fußbälle so lange in der Luft? Selbst wenn sie gut geschossen sind. Und seit wann sind Fußbälle blau-rot gestreift? Und seit wann werden sie größer und größer? Noch bevor ich meine Überlegungen zu Ende gebracht hatte, tat es einen dumpfen Schlag und mir wurde schwarz vor Augen. Verflixt und zugenäht. Nachdem sich meine Augen etwas an das Schwarz gewöhnt hatten, stellte ich fest, dass ich mich unter einer Art Zeltplane befand. Ich befreite mich davon, so gut es ging, und sah mich um. Hatte ich da nicht eben eine menschliche Stimme gehört? Hallo? Hallo? Ist da wer? Ja, da ist wer. Und wer ist da? Ich bin's. Ach, Sie sind's. Jetzt sah ich, dass an dem großen Ast unterhalb meiner Veranda ein Korb hing. Aus dem Korb kletterte ein Wesen, hangelte sich an dem Ast entlang und wollte sich soeben mit einem Klimmzug auf meine Veranda hochziehen. Ich beeilte mich, meine frisch gezimmerte Treppe hinunterzukommen. Was verschafft mir die Ehre? Ja. Ich bin soeben mit meinem Heißluftballon... Bitte? glücklich in einem Baum gelandet. Glücklich, nennen Sie das? Aber ja, nicht glatt, aber glücklich. Wenn Sie mich fragen, ich finde diese Landung ausgesprochen unglücklich. Oh, da täuschen Sie sich. Ach. Dieser Ballon ist bemannt. Hm? Von mir persönlich. Ach so. Unglücklich wäre, wenn eine Person, in dem Fall ich, zu Schaden gekommen wäre. Hm. Ist aber nicht so. Ich bin wohlauf. Na, da können Sie ja von Glück sprechen. Ja. Und für den Fall, dass Sie das interessiert, ja. Dieser Baum hier ist bewohnt. Ach was. Von mir persönlich. Und mir persönlich ist es ein Rätsel, wie man es macht, mit einem Ballon in den einzigen Baum weit und breit zu fahren. Das waren die Abwinde. Die Abwinde? Unvorhersehbare Abwinde. Ach so. Ich hatte keine Zeit mehr, den Brenner anzuwerfen. Mhm. Ich sah Ihren Baum auf meinen Ballon zukommen. Mit Verlaub. Das war umgekehrt. Ja, Ihr Ballon kam auf meinen Baum zu. Warum muss Ihr Baum auch mitten auf einer Wiese stehen? Bitte? Welcher Baum steht schon einfach so mitten auf einer Wiese? Ja, und welcher Ballon fährt schon einfach so mitten in einen Baum? Was? Wenn drumrum nur Wiese ist. Moment mal, ich kann mit meinem Ballon landen, wo ich will. Ach. Luftverkehrsgesetz, Paragraph 25. Mhm. So ein Ballon ist nämlich nicht steuerbar. Das habe ich gemerkt. So, und vielleicht sagen Sie mir jetzt endlich, wer Sie sind. Ja, und wie Sie heißen. Aber ich bin Rudolf Fitz. Fitz. Rudolf Fitz. Oh ja. Weltranglisten Dritter und Teilnehmer der 7. internationalen Heißluftballonmeisterschaften der Klasse XXS in Einmannflug. XXS? Psst. Hören Sie das? Was? Psst. Das Pfeifen da. Das sind die Vögel. Vögel? Nein, das ist etwas anderes. Hört sich an als... Mein Ballon. Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen. Mein Ballon. Aufgeblasener Kerl. Mein Ballon. Oh, hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen. Natürlich ist ihm was zugestoßen. Mein Baum ist ihm zugestoßen. Mein Ballon. Ich weiß wirklich nicht, ob alle Ballonfahrer so viel Wind um ihre Heißluftballons machen. Wie der aussieht, oh mein Ballon. Der hier. Immerhin wusste ich jetzt, dass er auf den lächerlichen Namen Rudi Pfitz hörte. Hatte jedenfalls immer noch nicht bemerkt, dass er nicht in irgendeinen Baum gefahren war, sondern in einen Baum, aus dessen Mitte ein stolzes Baumhaus ragte. Ein von mir selbst entworfenes, gebautes und bewohntes Baumhaus. Oh, mein Ballon. Wie kann ich nur... Ja, der Ballon. Der hatte sich inzwischen in ein unförmiges Etwas verwandelt, das hilflos in den Ästen meiner Robinie hin und her waberte. Wo habe ich denn? Ich habe doch das... Zu allem Überfluss wurde er jetzt von seinem Herrchen auch noch an die Leine gelegt und an den Baum gebunden. Als ob er in diesem Zustand noch davonfliegen könnte. Endlich entdeckte Rudi Pfitz zu seinem Entsetzen, dass sein Ballon einen ellenlangen Riss davongetragen hatte. Das hätte ich ihm gleich sagen können. Sonst hätte er ja wohl nicht schlapp gemacht. Ne? Also, wo ist der denn? Gerade war er noch hier. Wo? Ja, ist es auch immer noch und versperrt mir die Aussicht. Ja, wo? Wie wo? Wo denn? Aber wo denn? Na hier, vor meiner Nase. Also jedenfalls das, was von ihm übrig gibt. Na nun? Aber das war doch nicht die Stimme von Rudi Pfitz. Ist er hier oder ist er dort? Ich drehte mich um. Da hüpfte jemand durch meine Robinie. Er trug eine andere Jacke als Rudi Pfitz. Er hatte eine andere Statur als Rudi Pfitz. Kurzum, es war nicht Rudi Pfitz. Hallo, wer sind Sie? Hallo, was suchen Sie hier? Eben war er noch da. Was Sie hier suchen? Da, hinter diesem Zweig da. Wie kommen Sie überhaupt hier rein? Haben Sie das Schild nicht gesehen? Ein Schild? Ja, das Klingelschild. Dieses Baumhaus verfügt über ein ordentliches Klingelschild. Jawohl. Darauf steht geschrieben, Archibald Ziesel, bitte dreimal klingeln. Ein Schild habe ich nicht gesehen. Jojo. Ich habe nur gesehen, wie er in diesen Baum hier flatterte. Meine Robinie. Da bin ich das Leiterchen hoch. Nein, die Wendeltreppe, die zu meinem Haus in meiner Robinie führt. Ich bin ihm hinterher. Wem? Na, dem... Hm? Oh, jetzt ist er weg. Wer? Sie haben mich abgelenkt. Na, wer ist weg? Mein Ballon? Hä? Der Papilonio Lunibus. Wer? Auch roter Junimondschwärmer genannt. Oh. Sagt Ihnen nichts? Nein. Nein, nichts. Nichts. Auf der ganzen Welt gibt es nur 3 Exemplare von ihm. Nur 3 Na, Exemplare? Ja. Woher wollen Sie das wissen? Na, ich bin Schmetterlingsforscher. Ah, ja, dann ja. Winibert Hups. Hups. Ja, Schmetterlingsforscher. Hups. Guten Tag, Herr... Ziesel. Guten Tag, Herr Wiesel. Herr Ziesel. Oh, da ist ja noch jemand. Ja, guten Tag. Guten Tag, Herr... Fitz. Guten Tag, Herr Fritz. Fitz. Angenehm, gleichfalls. Wo ist der denn? Also eben war ja, er noch... Ja, ist denn noch das hier. Die Möglichkeit? Da ist der dann da lang? Da bewohne also, ich hoch über dem Erdboden ein Baumhaus in einer friedlichen Gegend, in die sich sonst nie ein Mensch verirrt. Und dann kreuzen an einem schönen Tag im Juni gleich 2 ungebetene Gäste auf einmal auf. Der eine von oben, der andere von unten. Und während der eine nur Augen hat für seinen Ballon, der übrigens inzwischen als schlappe Hülle von den Ästen hing, hat der andere offenbar nur Schmetterlinge im Kopf. Mein Baumhaus hingegen... Nanu, was hängt denn da? Das sicher ein Zirkuszelt. Zirkuszelt? Das ist kein Zirkuszelt. Das ist ein Heißluftballon. Ja? Ich dachte immer, Heißluftballone seien rund. Wenn das sind sie ja auch. Wenn... Und das da in Ihrer Hand? Was soll denn das sein? Ein Teesieb vielleicht? Nein, Herr Fitz auf. Fitz, wenn's das geht. Ist, Fitz das ohne ist, auf. Das ist kein Teesieb. Mhm. Das ist ein Schmetterlingsnetz. Ach was. Damit fängt man Schmetterlinge. Nein. Warten Sie, ich erkläre Ihnen das. Also stellen Sie sich vor, hier über Ihnen flöge ein hübscher Schmetterling. Mhm. Sagen wir, ein Amargus mimitus. Mimitus. Sie sehen also den Amargus mimitus, auch blaugrüner Schnurrspinner genannt, und wollen ihn fangen. Sie holen mit dem Schmetterlingsnetz weit aus, etwa so, wie mit einem Federballschläger. Sehen Sie so und... Ah, ah, ah. Herr Hups, Herr Hups. Herr Hups. Herr Hups. Ja. Er muss auf einem Ast gelandet sein. Herr Hups, wo sind Sie? Hier. Wo hier? Na, hier. Ach, da. Haben Sie sich wehgetan? Aber nein. Ich bin in so eine Art Auffangkörbchen gefallen. Auffangkörbchen? Es ist mir rein gar nichts passiert. Schön. Warten Sie. Ich helfe Ihnen rauf. So. Und jetzt nehmen Sie meine Hand. Ja. Und. Danke. Das war sehr umsichtig von Ihnen, Herr Diesel. Ziesel. Dass Sie dieses Körbchen aufgehängt haben. Was? Bei dem Körbchen handelt es sich um die Gondel meines Heißluftballons. Ach ja? Dann bedanke ich mich auch bei Ihnen, Herr Pfitzab. Pfitz ohne Ab. Nur Schönen Pfitz. Dank auch. Schönen Dank auch, Herr Nurpfitz. Wissen Sie was? Ja, Herr... Nennen Sie mich einfach nur Rudi. Rudi? Rudi? Hallo, Rudi. Von wegen Refugium. Mit meiner Ruhe Rudi. War es aus. Da waren Rudi und Winnie. Ja, und Winnie und Rudi, die mich plötzlich Archie nannten. Rudi, der seinen Ballon von oben bis unten untersuchte und dabei den Baum hinauf und hinunter kletterte. Winnie, der mit seinem Schmetterlingsnetz von Ast zu Ast hüpfte und sich dabei mehr als einmal fast das Genick brach. Die zwitschernden Vögel, das satte Grün der Blätter, die betörend duftenden weißen Blüten meines Baumes. Sie bemerkten es nicht. Am allerwenigsten aber bemerkten sie mein Baumhaus. Ich hätte es ebenso gut aus Luft bauen können. Schließlich versuchte ich es mit einem Trick. Ich sagte... Rudi! Rudi? Nun mach doch mal, nun mach doch mal eine Verschnaufspause. Um ihn auf meine in die Astgabelung eingepasste Sitzecke oh nein, aufmerksam zu machen. Oh, verdammt! Der Zusammenstoß hat ihm ganz schön zugesetzt. Ich muss ihn reparieren. Oder ich sagte... Winnie, willst du dich nicht etwas frisch machen, etwas frisch damit er meine auf 2 starken Ästen ruhende Freiluftbadewanne bewunderte? Ach, Herr Jemini, er entwischt mir auch immer wieder. Ich muss ihn anlocken. Nichts. Keine Reaktion. Endlich beschloss ich, mich erstmal mit einem Becher Kaffee zu stärken. Und wer stand da in meiner Küche vor meinem selbstgezimmerten Regal aus gebeiztem Robinienholz? Winibert Hups. Erst dachte ich, er würde die geniale Konstruktion bestaunen, mit der die Bretter nahezu horizontal zwischen die schräg verlaufenden Äste eingefügt waren. Aber nein, er zählte Gewürze. Thymian, Rosmarin, Estragon, Liebstöckel, Beifuß, Dill. Hä? Was ist das? Quittengelee. Erdbeermarmelade? Mhm, Himbeersirup. Mein Himbeersirup. Dein Himbeersirup? Ja, mein Himbeersirup. Himbeersirup? Ja. Ja, ja, ja, genau, Himbeersirup. Winnie? Du hast recht, Archie. Himbeersirup könnte gehen. Himbeersirup. Hm. Mit ich weiß nicht welchen Ingredienzien aus meiner Küche rührte Winnie ein Gebräu zusammen, das sein exotisches Schmetterlingsexemplar anlocken sollte. Rudi reparierte den Riss in seinem Ballon. Und zwar mit, ich traute meinen Augen nicht, mit Klebstoff. Mit ordinärem Klebstoff. Dann setzte Winnie sich auf den Rand meiner Veranda und baumelte mit den Beinen. Und Rudi schritt die Veranda ungläubig auf und ab. Ich holte meinen großen dreibeinigen Sessel aus dem Wohnzimmer, schob ihn in die Mitte der Veranda und ließ mich darin nieder. So, noch war ich hier, Herr im Hause. Das doch vielleicht 19, nein, 20 Minuten. 20 Minuten. Dann ist er getrocknet, der Kleber. 20 Minuten. Dann noch eine frische Brise und es kann wieder losgehen. Ha, wird doch gelacht. Ich habe schon ganz andere Schwierigkeiten gemeistert. Mein Ballon und ich. Etwas Himbeersirup, etwas Walnussessig. Die internationalen Heißluftballonmeisterschaften zum Beispiel. Da musste ich notwassern in einem Tümpel. Die Frösche quakten, die Stechmücken umkreisten meinen Ballon. Es war so feucht, dass der Brenner nicht mehr richtig zündete. Trotz der Hitze wusste ich nicht, woher ich all die heiße Luft für meinen Ballon... Psst! Hm? Hört ihr das? Was? Da kommt ein Wind auf. Also ich höre nichts. Da liegt so ein Rauschen in der Luft. Es kommt ein Wind auf. Ein Wind? Ein Rauschen? Klingt eher wie ein Summen, würde ich sagen. So, was denn für ein Summen? Winnie, dieser Papi Dingsbums. Ja? Summt der? Natürlich summt der, aber lautlos. Völlig lautlos, wie übrigens alle Schmetterlinge. Dann ist er es nicht. Der Papilonio Lunibus. Aber natürlich ist er es. Ich habe ihn doch gesehen, hier in diesem Baum. Es wird lauter. Es hört sich an wie ein Brummen. Archie? Ja? Winnie? Ja? Das sind Hummeln. Ja? Ein ganzer Schwarm voller wilder Hummeln. Oh. Sie werden von Winnies Schmetterlingsfalle angelockt. Los, rein ins Baumhaus. Wenn sie nur meinem Ballon nichts tun. Aber wieso habt ihr es denn auch plötzlich all so eilig? Was hast du da nur für ein Teufelszeug zusammengerührt, Winnie? Oh, etwas Himbeersirup, etwas Walnussessig, etwas Baldrian. Wir flüchteten ins Haus und schlossen die Verandatür. Rudi bemäkelte, dass die Hummeln durch das offene Dach hereinkämen. Winnie fuchtelte mit den Armen, um die Hummeln zu vertreiben und machte sie damit nur noch wilder. Ich merkte an, dass ich das Dach von meinem Refugium in meinem Haus, in meiner Robinie, längst gedeckt hätte, wäre nicht Rudi mit seinem Ballon und Winnie mit seinem Schmetterling aufgekreuzt. Kurz, es entstand ein heftiges Tohuwabohu und ich kann nicht mehr genau sagen, wer über wen herfiel. Ich über Rudi oder Rudi über Winnie oder Winnie über die Hummeln oder die Hummeln über uns alle drei. Sie sind weg. Wer? Die Tierchen. Tierchen? Ein Glück. Und gib in Zukunft etwas mehr Acht auf die Zutaten deiner Schmetterlingsfalle, Winnie. Ja. So, ich muss jetzt meinen Ballon aufrüsten. So, und ich muss jetzt mein Refugium bauen. Es braucht 4 Wände und ein Dach. Also, das ist interessant, sehr interessant. Das ist sehr interessant. Es war der Himbeersirup. Sicher war es der Himbeersirup. Vielleicht sollte ich den Himbeersirup weglassen, stattdessen... Es waren noch keine 10 Minuten vergangen. Ich hatte noch nicht mal mein Werkzeug zusammengesucht. Da hörte Rudi schon wieder einen Wind aufkommen. Diesmal jedoch klang der Wind weniger nach einem Summen, sondern eher nach einem Surren. Es wurde stärker und stärker. Was ist denn das jetzt schon wieder? Lauter... Kleine Käfer. Sie schwirren überall um einen rum. Rote Käfer. Marienkäfer. Sicher hat Winnie sie angelockt. Winnie! Winnie! Winnie, Was hast du denn? Ich glaube, ich werde krank. Was ist mit dir? Ist dir nicht gut? Rote Punkte. Ich sehe auf einmal lauter rote Punkte vor meinen Augen. Rote Punkte. Aber das sind keine roten Punkte. Das sind Marienkäfer. Ja? Aber warum sagt mir das denn keiner? Ach so, Maikäfer sind das. Nein. Maikäfer. Du selbst hast sie doch angelockt. Wahrscheinlich irgendeine Zutat. Ich habe nur den Himbeersirup weggelassen. Und? Und dafür Alleskleber genommen. Alleskleber? Ja. Lag dort auf der Veranda. Das ist kein Alleskleber. Das ist ein schnell trocknender Spezialkleber für gummierte Ballonseide. Und der ist nicht gerade umsonst. Rudi, die Käfer verschwinden wieder. Gut. Ja. Maikäfer? Dabei haben wir doch gar nicht Mai, wir haben Juni. Ich muss jetzt meinen Ballon aufrüsten und ich mein Refugium bauen. Das sind Marienkäfer. Hallo, Marienkäfer. Ich klaubte mein Werkzeug zusammen, stieg meine Treppe hinauf und konzentrierte mich auf die technische Konstruktion meines Refugiums. Was kam zuerst? Erst die Wände und dann das Dach? Oder erst das Dach und dann die Wände? Nein, das Dach könnte herunterfallen. Was war? Was war das für ein Lärm? Kein Summen? Auch kein Surren diesmal. Es klang eher wie das Fauchen eines wilden Drachens. Ich sah nach unten. Rudi stand in seiner Gondel. Er hatte die Ballonhülle zwischen dem Geäst nach allen Seiten hin auseinandergezogen und seinen Gasbrenner angeworfen. Die Flammen schossen empor. Rudi! Bist du des Wahnsinns? Willst du meinen Baum anzünden? Rudi! Mach nicht so einen Lärm! Du vertreibst die Schmetterlinge! Keine Angst, Archie! Deinem Baum passiert nichts! Die Flammen richten sich zielgenau in das Innere des Ballons! Hoffentlich! Wie war das, Willi? Hast du eben was von Schmetterlingen gesagt? Sie sind nämlich sehr geräuschempfindlich. Die Schmetterlinge, sie haben empfindliche Ohren. Aber ich sehe keine Schmetterlinge. Weit und breit keine. In diesem Baum gibt es Hummeln, Marienkäfer. Und einen Ballon. Und ein Baumhaus. Aber keine Schmetterlinge. Eben, weil du sie vertreibst, Rudi. Ich vertreibe niemanden, Winnieleinchen. Ich fülle nur meinen Ballon mit heißer Luft. Oh Gott. Und dann zeige ich dir, wie man sich leichter als Luft in die Lüfte erhebt, ganz ohne Schmetterlingsflügel. Was denn jetzt? Verdammt! Was ist denn mit dem Brenner los? Ich glaub's doch nicht jetzt, das geht ja gar nicht. Warum ist denn die das Flüche, die Rudi jetzt ausstieß, wiederhole ich besser nicht. Tja. Was soll man da sagen? Niemand kann mir das erklären. Es stellte sich heraus, dass Rudis Ballon durch den Zusammenstoß mit meinem Baum, jawohl, mit meinem Baum, einen sehr viel größeren Schaden erlitten hatte als zunächst angenommen. Es war nicht nur der Riss in der Ballonhülle, nein, der Gasbrenner hatte durch die Wucht des Aufpralls einen Defekt abbekommen, der nicht so ohne weiteres zu beheben war. Bin ich nicht gleich darauf gekommen. Es sind die Verdampferdüsen. Vielmehr der Düsenaustrieb. Das heißt, die Außentriebsventile. Himmel nochmal. Der Ventilverdampfer. Oder doch vielleicht die Verdampferdüsen. Nein, die Verdampferdüsen. Um es kurz zu machen, der Brenner war nicht mehr zu gebrauchen. Eine Stunde lang bastelte Rudi ratlos daran herum. Düsen im Trieb? Dann zerlegte er die ganze Apparatur in ihre Einzelteile, bastelte noch einmal eine Stunde daran herum, ohne Erfolg. Endlich gab er auf. Ich anstecken. Den Weltmeistertitel kann ich stecken. Es dämmerte. Winnie hatte es noch geschafft, eine kleine Schar Fliegen und ein paar Motten anzulocken. Rudi stierte auf seinen Ballon, der traurig in den Zweigen hing. Mich überkam plötzlich ein gewaltiger Heißhunger. Ich ging in meine Küche und schaute, was sie zu bieten hatte. Salz, Pfeffer, Majoran, Thymian, Rosmarin, Estragon, etwas Käse, einen Rest Schinken ansonsten, Nudeln in jeglicher Form. Ich entschied mich für einen heißen Auflauf aus Schmetterlingsnudeln. Rudi und Winnie schlangen das Essen nur so in sich hinein. Man hätte glauben können, sie hätten seit Monaten nichts mehr gegessen. Und weil es ihnen so gut schmeckte, servierte ich zum Nachtisch noch eine Überraschung. Baumkuchen, eine Spezialität des Hauses. Und kein bisschen trocken. Eine Schokolade. Große Klasse, Archie. Na, seit den Feierlichkeiten zu den 6. Meisterschaften habe ich nicht mehr so gut gegessen. Danke. Hätte ich nicht gedacht, Archie, dass du so gut kochen kannst. Backen kannst auch noch. Der Baumhauskuchen. Kann ich noch ein Stück haben? Ja, danke. Bitte. Das ist ein Rezept meiner Tante. Damals bin ich mit der Öffnung meines Ballons an einem rauchenden Fabrikschlot hängen geblieben. Ach was. Dabei geriet so viel heiße Luft in den Ballon, dass er plötzlich wie ein Sektkorken in die Höhe schoss. Mahlzeit, Winnie. Ja, ein Stück Brot. Sollte man vielleicht mal den Papilonio Lunibus vorsetzen. Hm? Baumhauskuchen nach Art des Baumhauses. Sie lebte auf einer Kastanie, aber das Rezept hatte sie von meiner Großtante, die auf einer Ulme lebte. Apropos Ballon. Morgen kriege ich ihn wieder flott. Vielleicht noch etwas roten Pfeffer dazu? So war ich, wo die Pfitz heiße. Kann ich das Rezept haben, Archie? Nein, das kommt nicht in Frage. Meine Großtante hatte es von meiner Urgroßtante, die auf einer Akazie lebte, und die sagte, es müsse in der Familie bleiben. Übrigens, schön gemütlich hast du es hier. Ich nehme noch ein Stück. Wenn ich auch. Ja, bitte nehmt. Wirklich lecker. Finger weg von meinem Kuchen. Als es Nacht wurde, zauberte ich für Rudi eine Luftmatratze und für Winnie eine Hängematte unter der Eckbank hervor. Rudi staunte nicht schlecht, als ich seine Luftmatratze mit nur wenigen Atemstößen aufblies. Winnies Hängematte befestigte ich fachmännisch zwischen zwei Ästen. Dabei achtete ich darauf, dass er hart, aber sicher landen würde, wenn er herausfiel. Denn wer weiß, vielleicht versuchte er ja im Traum, einen flatternden Schmetterling zu erhaschen. Ich selbst schlief wie immer in meinem selbstgezimmerten Bett aus unbehandeltem Robinienholz, die Verandatür weit offen. Rudi, könntest du vielleicht ein bisschen weniger schnarchen? Rudi, bitte schnarch nicht so! Rudi! Nicht schnarchen! Archie, lass mich schlafen. Ja, dann hör auf zu schnarchen. Aber ich schnarche doch gar nicht. Ja, jetzt nicht. Jetzt bist du ja auch wach. Natürlich bin ich wach. Du hast mich ja aufgeweckt. Dann schlaf wieder ein. Aber ohne zu schnarchen. Ich schnarche nicht. Rudi! Was ist denn jetzt schon wieder? Nicht schnarchen, habe ich gesagt. Aber ich schnarche nicht. Ja, aber da schnarcht doch jemand. Es ist Winnie, der schnarcht. Winnie? Ja, aber der schnarcht doch gar nicht. Oh, seht ihr das? Hä? Die tanzenden Sterne da am Himmel. Was ist denn? Ich schnarche nicht. Das sind Sternschnuppen. Lauter Sternschnuppen. Sternschnuppen? Man darf sich was wünschen. Ja, immer wenn ich eine Sternschnuppe vom Himmel fällt, darf man sich was wünschen. Das sind keine Sternschnuppen. Ja, aber man darf es nicht sagen, sonst geht es nicht in Erfüllung. Das sind keine Sternschnuppen. Ich wünsche mir den Papilonio Lunibus. Und ihr? Was ist denn los? Ich will schlafen. Willi sieht Sternschnuppen. Das sind keine Sternschnuppen, das sind... Und was wünscht ihr euch? Glühwürmchen. Genau, Glühwürmchen. Ach, Glühwürmchen wünscht ihr euch? Nein. Winnie. Das ist ja... Das sind Glühwürmchen. Sie kommen öfters zu dieser Jahreszeit. Allerdings nicht in diesen Mengen. Was hast du dieses Mal in deine Schmetterlingsfalle getan, Winnie? Oh, nichts Besonderes. Winnie? Mhm. Zimt, Zucker, Spiritus. Ach, Glühwürmchen sind das. Aber das habt ihr euch doch gewünscht. Seht ihr, so schnell ist euer Wunsch in Erfüllung gegangen. Nur durch die Sternschnuppen. Das. Winnie. Morgen, Archie. Morgen, Rudi. Schlafen noch. Morgen, Winnie. Morgen, Archie. Winnie? Schon aufgestanden. Archie? Archie, schläfst du noch? Ich sehe schon morgen. Sehr gut. Morgen. Wenn es unbedingt sein muss. Bisschen Frühgymnastik. Wasser einlassen in meine Freiluft. Badewanne. Überlegen, welcher Badeschaum aus Kastanie oder Fichtennadel. Mein Ballon. Huch. Also, ja, richtig. Ich hatte ja Besuch. Dieser Ballonfahrer, Rudi. Und der andere, wie hieß der noch gleich? Winnie. Wenn sie nur nicht am frühen Morgen schon so einen Lärm machen würden. Winnie, Archie, komm sofort her. Ja, ich komm ja schon. Also raus auf die Veranda. Aber was war denn das? Ich traute meinen Augen nicht. Winnie! Es war unfassbar. Rudis Ballon schwebte stolz und in voller Größe über der Robinie. Die Seile waren nicht mehr verheddert, sondern ragten gespannt in die Höhe. Die Gondel hing nicht mehr an dem Ast unterhalb der Veranda, sondern fast schon im Wipfel des Baumes, als hätte es nie einen Zusammenstoß gegeben. Es grenzte an Zauberei. Winnie, komm, das musst du dir ansehen. Winnie. Wo ist er eigentlich? In seiner Hängematte ist er nicht. Rührt bestimmt wieder irgendeinen Lockstoff. Ich habe soeben einen neuen Lockstoff für den Papilonio Lunibus entwickelt. Ja? Etwas Quittengelee. Ah. Winnie, hast du meinen Ballon gesehen? Dein Ballon? Ja. Aber ja. Was? Schau, dort oben schwebt er. Könnt ihr euch das erklären? Sicherlich hast du dir heute Nacht, als die Sternschnuppen vom Himmel fielen... Das waren Glühwürmchen. Sicher hast du dir gewünscht, dass dein Ballon wieder aufgeblasen wird und dann ist es in Erfüllung gegangen. Ja, ist ja gut, Winnie. Aber wie kam es dazu? Oh. Ich hatte heute Nacht, als der Himmel voller Sternschnuppen war... Nein, das waren Glühwürmchen. Lass doch, Archie. Was hattest du, Winnie? Einen genialen Einfall. Zitronensprudel. Zitronensprudel? Den habe ich mal auf einer Expedition in Mexiko getrunken. Ich war auf der Jagd nach dem Cohondra Sambrera, auch gelber Steinschläfer genannt. Man trifft ihn nur noch ganz, ganz selten an, meistens in Wüstenschläfen. Ja, und? Weiter. Na, er hat mir sehr gut geschmeckt. Der gelbe Steinschläfer? Aber nein, Archie. Nein? Der Zitronensprudel. Ach, ja und? Den wird er mögen, dachte ich. Wer? Na, der Papilonio Lunibus. Und? Also bin ich aus dem Schmetterlingsnetz herausgeklettert, in das Archie mich gelegt hatte und habe seine Küche nach Zitronensprudel durchsucht. Ich habe gar keinen Zitronensprudel im Haus. Ja, das habe ich auch bemerkt, Archie. Und weiter? Ich dachte, wahrscheinlich hat Archie seinen Zitronensprudel ausgelagert und suchte weiter in dem Körbchen, das unterhalb der Veranda hing. Die Gondel meines Ballons. Dabei stieß ich auf die ganzen Sprudelflaschen. Auf die... Was? Sie waren sehr groß und schwer und ließen sich nur sehr schwer öffnen. Da dachte ich, sicher bewahrt Archie darin seinen Zitronensprudel auf. Und als ich die Flaschen nicht aufbekam, machte ich mich auf die Suche nach einem Flaschenöffner. Der Flaschenöffner, der hängt... Ja, genau. Der hängt in dem Körbchen an einem Gartenschlauch, damit er auch ja nicht verloren geht. In meiner Gondel? Da hängt kein Flaschenöffner. Doch. Da ist auch kein Gartenschlauch. Jawohl, natürlich. Das sind auch keine Sprudelflaschen. Doch, doch, Rudi. Du hast es wahrscheinlich nur noch nicht bemerkt. Ich weiß nicht, wovon du redest, Winnie. Ich versuchte also, eine der Flaschen mit dem Flaschenöffner zu öffnen. Aber dann bekam ich den Flaschenöffner nicht mehr von der Flasche los. Da entdeckte ich zum Glück die praktische Greifzange. Mit der Greifzange versuchte ich, den Flaschenöffner von der Flasche loszumachen. Oh. Aber dann klemmte die Greifzange an dem Flaschenöffner fest. Und da sah ich ein Staubsaugerrohr. Oh. Es lag da herum. Und ich versuchte also mit dem Staubsaugerrohr... Winnie! Könnte ich vielleicht von... Das waren keine Sprudelflaschen. Hä? Das waren Gasflaschen. Ach so. Damit betreibe ich meinen Brenner. Ah, aber das konnte ich doch gar nicht erkennen, Rudi. Dazu war es ja viel zu dunkel. Und deshalb machte ich mich ja auch auf die Suche nach einem Feuerzeug. Weil, was? Ich meine, weil ich nämlich den Korkenzieher nicht mehr finden konnte, mit dem ich die Fahrradpumpe aus dem Staubsaugerrohr ziehen wollte. Mein Brenner! Feuerzeug! Naja, endlich fand ich eines. In Archies Küche. Ich hielt es an dieses... Bist du verrückt? Bist du verrückt? Du hättest uns alle drei in die Luft jagen können. Ach ja? Ja. Aber da ging doch nur plötzlich so ein kleines Flämmchen an. Unter Rudis Luftballon ging ein ganz kleines Flämmchen an. Es ließ sich überhaupt gar nicht auspusten. Und da dachte ich, naja, vielleicht ganz gut, wenn es brennt. Denn wer weiß, vielleicht hat sich der Papilonio Lunibus ja in der Dunkelheit verirrt. Und? Weiter? Nichts. Wie nichts? Na, ich ging wieder in Archies Küche und überlegte, was ich statt Zitronensprudel nehmen könnte. Da kam ich auf Brombeersaft. Brombeersaft? Ja, Brombeersaft könnte doch auch gehen, dachte ich mir. Ich meine, in Irland war ich nämlich mal auf der Jagd nach dem Onyx Spinosa, auch grüner Spitzflügler genannt. Aber was ist denn los? Ihr hört mir ja gar nicht mehr richtig zu. Wie ein Wiesel war Rudi in die Gondel seines Ballons geklettert und stellte fest, dass Winnie den Brenner, den Rudi zuvor in seine Einzelteile zerlegt hatte, wieder zusammengebaut hatte. Allerdings in nicht ganz vorschriftsmäßiger Weise, nämlich so, dass zwar... Umgekehrt. Sodass zwar die Verdampferrohre zu den Rohrdüsen führen, aber die Rohrdüsen nicht an den Düsenaustrieb gekoppelt sind. Dafür sind die Austriebsventile... Nanu, verstehe. Die Austriebsventile sind umgekehrt in den Ventilverdampfer eingebaut, wodurch dieser weniger Düsenaustrieb erhält, was wiederum dafür sorgt, dass selbst bei kleinster Flamme Hitze über den Rohrverdüser entsteht, wodurch der Ballon mit Heißluft gefüllt wird, und zwar ganz ohne, dass der Verdampferaustrieb zum Einsatz kommt, sozusagen automatisch. Automatisch. Ah, aber das ist genial. Das ist, Winnie. Was? Lass dich umarmen. Was ist denn jetzt auf einmal los? Ja, was war los? Was denn? Der gute Winnie hatte auszusehen über Nacht den ersten automatischen Heißluftballon-Füllapparat erfunden. Rudi machte Luftsprünge vor Freude. Nicht nur war sein Ballon jetzt wieder prallvoll mit heißer Luft, Winnies geniale Erfindung sorgte dafür, dass er das auch blieb und sich die Luft nie abkühlte, auch nicht über Nacht oder während Rudi eine Fahrpause einlegte. Damit könnte ich es schaffen, den Weltmeistertitel der 7. internationalen Heißluftballonmeisterschaften Klasse XXS im Einmannflug. Da stand er also, Rudis blau-roter Ballon, stolz bis zum Platzen mit heißer Luft gefüllt und nur durch das Seil am Aufstieg gehindert. Man hätte fast neidisch werden können. Und dennoch, Rudi konnte nicht starten. Denn es wehte nicht einmal ein Lüftchen, es herrschte totale Windstille. Rudis Ballon würde zwar senkrecht nach oben steigen, aber irgendwo reglos über der Robinie verharren und keinen Meter vorwärts kommen. Da blieb nur eines. Warten. Psst. Hört ihr das? Nein. Da kommt ein Wind auf. Nein, Rudi, da kommt kein Wind Psst. Auf. Das Pfeifen da? Das sind die Vögel. Die Vögel? Ja. Die Vögel. Diesmal müsste es klappen. Ich muss los. Diesmal klappt es bestimmt. Nein, kein Wind. Etwas Quittengelee, etwas Kardamom. Ja, das und hatten wir schon. Etwas Robinienhonig, etwas Petroleum. Moment. Hast du Robinienhonig gesagt? Ja, und Petroleum. Wo hast du ihn her, den Robinienhonig? Na, aus dem Schränkchen in deiner Küche, Archie. Oh, weißt du, dass es mich Wochen kostet, diesen Honig zu sammeln? Ja. Weißt du, dass ich pro Frühjahr nur ein kleines Gläschen davon zusammenkriege? Lass Winnie in Ruhe. Ja. Aber das kleine Gläschen ist ja auch noch da, Archie. Hä? Ja, ich habe es zurückgestellt in das Schränkchen in deiner Küche. Herzlichen Dank. Bitte. Also, warten. Ja, warten. Oh, wartet mal. Ich habe hier noch eine Zeitung. Zum Zeitvertreib. Sie ist von, lass mich mal gucken, vom 3. November 1999. Ja gut, ist schon ein paar Tage her. Also, Rudi, komm her. Wetter und Sport. Winnie, Natur und Forschen. Und ich, Sonderbeilage Heim und Werken. Steht nichts über Schmetterlinge drin. Diesmal müsste es doch klappen. Also, Quittengelee, Kardamom und Robinienhonig und dazu Petroleum. Diesmal kommt er bestimmt. Ich weiß es, er kommt. Rudi? Du hast da sowas. Du hast da sowas. Auf der Nase. Etwas Rotes. Weg? Nein. Jetzt bewegt es sich. Da! Habt ihr das gelesen? Ja, was denn? Den Wetterbericht. Ja, natürlich nicht. Den Wetterbericht hast ja du. Stürmische Böen aus Nord-Nordwest. Genau das Richtige. Rudi, Rudi, die Zeitung ist nicht von heute. Die ist vom 3. November 1999. Rudi, du hast da noch immer was auf der Nase. Na und? Windgeschwindigkeit 75 Kilometer pro Stunde. Das ist ideal. Das ist ideal. Zum Ballonfahren. Nein, nicht bewegen, Rudi. Ich muss los. Mein Schmetterlingsnetz. Wo ist mein Schmetterlingsnetz? Rudi, halt dich ruhig. Archie, hast du mein Schmetterlingsnetz gesehen? Ja. Windstärke. Winnie, du hast es in der Hand. Ruhig, Rudi, ruhig. Da ist er. Der Papa. Komm mal her, mein Körbchen, komm. Komm mal her. Husch. Husch ins Körbchen. Ich hab ihn. Der Babylonian Unibus. Ich hab ihn. Ich muss los. Ich muss dringend in mein Labor. Ich muss den Papilonio Lunibus unbedingt dem Flavia Galatea vorführen. Ja, auch blauer Damastfalter genannt. Na, der wird Augen machen. Ja, Winnie, pass auf, dass du nicht stirbst. Ja. Nanu, wo ist denn das praktische Auffangkörbchen hin? Ich hab ihn! Tschüss, Archie! Tschüss! Danke für alles! Und grüß mir dein Robinium! Tschüss, Rudi! Tschüss! Leb wohl, Winnie! Gute für den Heißluftrenner, ne? Ja! Tschüss! Ich hab ihn! Merkst du was, Archie? Ja. Da kommt ein Wind auf. Was ein Wind nennst du das? Wenn es ein Sturm ist, umso besser. Das ist fast schon ein Orkan. Der Wetterbericht hat recht gehabt. Ich muss los. Rudi, das ist unmöglich. Mein Ballon ist startklar. Ich muss los. Rudi, lass das, es ist zu gefährlich. Windstärke 8 aus Nord-Nordwest. Genau richtig. Zu gefährlich. Der tollkühne Rudi war nicht zu bremsen. Er kletterte in seinen Ballon, machte das Seil von meiner Robinie los und wirbelte in die Luft. Erst schwankte er nach links, dann schaukelte er nach rechts. Er gewann an Höhe, taumelte zur Seite, torkelte weiter, drehte sich einmal um sich selbst und driftete nach Südosten. Ich sah ihm lange nach. Er wurde kleiner und kleiner. Dann verschwand er hinter dem Horizont. Am nächsten Tag versuchte ich mich zu erinnern, was war das eigentlich, was ich vor Rudis Zusammenstoß mit meiner Robinie und Winnies Jagd nach dem Schmetterling getan hatte. Ach ja, richtig. Das Refugium. Über meinem Baumhaus musste dringend ein Refugium entstehen, damit ich eine Möglichkeit hatte, mich zurückzuziehen. Zurückziehen. Zurückziehen? Vor wem eigentlich? Ist ja niemand mehr im Haus. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Vor mir selber natürlich, dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Archie, red doch nicht so einen Quatsch daher. Wie soll denn das gehen? Du kannst dich ja nicht ins Refugium zurückziehen, ohne dich mitzunehmen. Dann muss ich mich eben da lassen. Aber wenn ich mich da lasse, wie ziehe ich mich dann vor mir selber zurück? Und außerdem, wenn ich mich vor mir selber zurückgezogen habe, was mache ich dann? Ich habe die Frage nicht gelöst. Ich zimmerte weiter an meinem Refugium. Ich baute die Wände und das Dach. Ich feierte ein kleines Richtfest mit mir selber. Ab und zu schwirrte ein bunter Schmetterling vorbei. Manchmal hielt ich am Horizont Ausschau nach, nach was eigentlich? Nach dem Mond? Nein, der schien ja fast jede Nacht. Nach der Sonne schien tagsüber, wie immer. Nach einem gut geschossenen Fußball? Die Fußball-Weltmeisterschaft war längst vorbei. Die Tage vergingen. Die Wochen, die Monate. Meine Robinie verlor bereits die ersten Blätter. Glückliche Landung. Keine Person zu Schaden gekommen. Ach was. Sieh an, wie macht man das, mit einem Ballon in den einzigen Baumwald, um drei zu fahren? Oh, die Abwinde. Ah, die Abwinde. Das waren die Abwinde. Ja, die Abwinde, Rudi, altes Haus. Archie, altes Baumhaus. Ich muss dir was zeigen. Oh ja. Hier, der Pokal. Boah. Ein goldener Ballon. 6000 Kilometer Luftlinie in nur 7 Wochen, 5 Tagen und 21 Stunden. Ich bin Weltmeister. Waldmeister? Winnie. Oh. Ach, Waldmeister bist du jetzt, nicht mehr Luftballonfahrer. Winnie! Wo kommst du denn auf einmal her? Dieses Baumhaus verfügt über ein ordentliches Klingelschild. Und darauf steht geschrieben... Archie! Ja! Ja. Archie! Rudi, hallo! Hallo! Rudi, Archie, ich muss euch was zeigen. Ich muss euch was ganz Tolles zeigen. Ja, hier in dem Käfig. Ich meine, der Papilonio Lunibus und der Flavia Galatea haben sich nämlich sofort sehr gut verstanden. Ach was? Ja, und dann gekreuzt. Gekreuzt? Ja, und herausgekommen ist das weltweit einzige Exemplar von... Gekreuzt haben sie sich? Ja. Heißt das... Sie haben sich gezankt? Nein, Rudi, ganz im Gegenteil. Im Gegenteil? Ja, sie haben sich, also von vorne... Was denn? Ah, lass mich das erklären. Also, ja? Man nimmt zwei Schmetterlinge. Mhm. Sagen wir zum Beispiel den Papilonio Lunibus. Und den Flavia Galatea. Ja, genau. Ja. Und man tut sie zusammen in einen Käfig. Ach was. Und dann benimmt man sich ganz unauffällig. Unauffällig? Ja. Und nach einer Weile schaut man wieder in den Käfig. Seht ihr so? Ja. Ja, und dann? Und dann Oh, jetzt flattert er davon. Oho. Der Asterix Robinea flattert davon. Der kleine Robinienweißling. Wohl, Asterix Robinea. Ich muss euch auch was zeigen. Ach was? Mein Refugium. Ja. Ja, ich benutze es nur ganz selten. Ach so. Also besser gesagt, ich benutze es nie. Hä? Das heißt, ich benutze es schon, aber nicht selber. Was denn jetzt? Kurz gesagt. Ja? Es ist jetzt mein Gästezimmer. Gästezimmer? Ja, ihr braucht diesmal nicht auf der Veranda schlafen. Was? Klasse, Archie. Dann gehe ich mal meinen Ballon untersuchen. Und ich den Asterix Rubinea fangen. Ja, übrigens, es ist auch noch ein bisschen Baumkuchen da. In der Robinie. Hörspiel von Melanie Becher. Archibald Ziesel, Klaus Spürtel. Rudolf Pfitz, Martin Leutge. Winibert Hubs, Peter Sikorski. Musik, Arndt Wirth. Ton und Technik, Rolf Knapp und Anke Schlipf. Regieassistenz, Konstanze Renner. Regie, Günter Maurer. Redaktion, Elisabeth Arzberger. Produktion Südwestrundfunk 2006.